SWR 2 Radioart Hörspiel. 1988 kommt ein Pop-Idol der 60er und 70er Jahre durch einen Fahrradunfall auf Ibiza zu Tode. Nico, Sängerin der Gruppe Velvet Underground aus dem Umkreis von Andy Warhol, Schlüsselfigur noch für die Punk- und die Gothic-Bewegung. In Deutschland geboren wurde sie 1953 von einem Fotografen entdeckt, begann als Model zu arbeiten und bekam ihren Künstlernamen Nico. 1959 entdeckte Fellini sie für seinen Film La Dolce Vita. Von Alain Delon bekam sie ein Kind. Andy Warhol, mit dem sie auch Filme gedreht hat, machte sie zur Sängerin. Dann kam die entscheidende Begegnung mit Jim Morrison. Sie kauft eine indische Orgel und beginnt zu komponieren. Sie wird heroinabhängig, produziert unaufhörlich Platten, filmt, gibt Konzerte in Europa und den USA. Ihr letztes Konzert findet im Planetarium Berlin statt. In dem fiktiven Monolog, den der Autor Werner Fritsch in dem Unfallopfer von Ibiza ablaufen lässt, finden auch die dunklen und traumatischen Seiten dieses Lebens im Rampenlicht ihren Ausdruck. Nico, Sphinx aus Eis. Hörspiel von Werner Fritsch. Du singst es wie eine Eidechse, Jim, die gerade ihren Schwanz verloren hat im Zugriff des Todes. Ich wie ein Vogel ohne Augenlicht, unfähig zu fliegen aus eigener Kraft. Kennst du das Märchen? Vom Zaunkönig bis zum Adler. Alle Vögel fragten sich, wer unter ihnen wohl am höchsten flöge. Der Zaunkönig jedoch verbarg sich auf des mächtigen Adlers Rücken. Und als der Adler alle Vögel an Höhe übertraf, flog der Zaunkönig noch einen Meter höher. Ich aber, Geschöpf aus The West is the Best, Warhols Factory am jenseitigen Ufer des Hudson, die Sphinx aus Eis, die Flügel Stein, all überall in New York Poster von mir, die Mähne platinblond wie die von Andy. Velvet Underground and Nico. A Symphony of Sound. Auf dem Mikro kein Saft. Eifersüchtige Sau, Lu. Eifersüchtig auf Jim. Wo ist mein Tambourin, Maureen? Wo ist mein Tambourin, Maureen? Mein Tambourin zittriger von Tag zu Tag. Hinter dir auf der Leinwand, Lu, sind meine Pupillen Supernovas, saugen deine Weißglut aus und sehe, der scharfkantige Schädel explodiert, das Kinn von John Cale in einen Lichtkegel hinein. Erzeugt Blitze aus Blau, Orange und Rot auf deine Haut. Horizont, die Windsäule, Blut im Augapfel der Nacht, glüht die Rosette, Notre Dame. Vergiss dein Rubbel, Glück, Lou. Lass uns tun, was du am meisten fürchtest. Für ein Lied wie Heroin sing ich Deutschland. Deutschland so laut, dass niemand hört, wie die Welt zusammenfällt. I am tired. I am weary. I could sleep for 1,000 years. 1,000 dreams that would awake me. Different colors made of tears. Nico, bleib. Ich schreib Heroin für dich neu. This is the end, Lou. Mir hat Dionysus in den Mund gespuckt. Ich kann jetzt selber Lieder schreiben. Jim. Zunge aus dem Licht. Heb mich empor, Vogel Rock. Ich hebe ab. Ich schwebe über mir. Die Auferstehung aus dem Fleisch. In Manhattan hingen wir einfach nur rum. Jim vollgedröhnt an der Theke. Hi. Screwdriver rund um die Uhr. Mit Budweiser hinuntergespülte Speed-Tabletten. Ab und zu kam ein Kaugel rüber und holte ihm unter der Theke einen runter. Jim kriegte das ja nicht einmal mehr mit. Mir wurde er wieder Poet, der sich seelenruhig mit der Rasierklinge Hieroglyphen ritzt in die Haut. Die Halsschlagader zuckt im Griff des großen William Blake aus dem Jenseits. Die Pforten der Wahrnehmung total zu. Der rote Faden seiner Storys riss mitten im Satz. Stranguliert von Blitzen, die sich ins Fleisch seiner Muttersprache gruben, als er hochschoss mit Light by Fire wie ein Atompilz. Der metaphysische Vorlaut gewaltig. Ein amerikanisches Gebet, gemeißelt in Stein über längst verrotteten Skeletten. Unter der bleigrauen Schädeldecke des Himmels halluziniert Jim von Vergewaltigung auf Friedhöfen. Jahrtausend Orgasmen. Die Seelen der Toten beschwören mit Stromstößen aus purem Jetzt. Aus geballter Power. Aus Sekreten des Sex. Jim, der Lizard King, mit dem Schwanzstummel, der blitzschnell nachwächst. Über die Marmorgrüfte Miamis hin. Stundenlang in die Augen mit seiner türkis zersplitterten Iris. Unter Türbögen fixieren wir stundenlang die gleichen Flecken. Hatte ich auch blaue. Wir schlugen uns einfach aus Jux, wenn uns das Fell juckte vom Koks. Kakerlaken unter der Haut, Horror, der Lampenschirm mit dem Kaffeefleck in der Gestalt von Großdeutschland und die Stuka-Stimmen der Stechmücken rings um die Lichtbirne. Stürze mit versenkten Flügeln. Auf Horror pfiff ich in einer Tour Downer ein. Warum waschen, wenn einem die Seife unter Acid so menschlich vorkommt? Und aus dem Abflussdunkel eine Stimme, noch unheimlicher als Hades. Jim. Und ich dann doch in der Wanne, eher vor Todesangst mordstarr im Orkus, der im Grunde er war, geschluckt von einem Universum Lovecraft. Word scenes inside the gold mine wand sich wie ein Reptil im Schlangenhautdress um den Mikrofonständer. Gleichzeitig Kugel und getroffene Pantherkatze auf der Bühne. Noch wenig aus gefrorenem Glück. Ja, ja, die Lilien blühen lila dies Jahr. Es wird jemand sterben im Juli, sangen meine Großmutter und ich im Chor. Schwarze Johannisbeeren auf der Zunge. In Lübbenau war der Himmel so blau, bloß in der Luft lag der Tod. Sein Blut fließt in meinen Adern, aber sein Same rief kein Leben hervor. In der Wüste köpften wir Kakteen, die Gegner der Geister, Majote. Im Rachen einer Schlange, Jim, Ride the Snake, schuppen wie Widerhaken, schwarzer Christus, weißer Blitz in meinem Kopf, Körperzellen, Kaleidoskope. Jims Leib wird länger, schuppiger die Eckzähne, zuerst vampirlang, dann gebogen wie die Metallhaken von Kleiderbügeln. Giftzähne einer Klapperschlange, nein, es ist die Schreibmaschine schon wieder im Hotelzimmer. Jim, der sich wann anschwoll, Gift spie, mit seiner Zunge mich zerriss. Ich sah, wie sich sein Kopf blau und auf einem blutigen Klumpen zusammengequetscht bei der Geburt dreht und dreht und dreht. Und ich sah, wie durch die jetzt im Tod leeren Augenhöhlen eine schwarze Schlange, plötzlich Pupillen im Totenkopf, kroch die schwarze Schlange meiner Kindheit in Lübbenau auf dem Friedhof, wo wir ohne Ende eingraben oder die Auferstehung der Toten spielten, aus über die Gräber geworfenen Laubhaufen hervor. Der jüngste Tag, Rauchgewölk der Reichsbahn, Windmühlenflügel im Novembernebel, schwarzes Geäst in Spreearmen, Apfelschimmel im Rauchreif. Schlaf, Kindlein, schlaf, dein. Papa, bist du's? Papa ist in Pommerland abgebrannt. Ich war in Ostdeutschland unterwegs wie der Tod. In der Blutbahn. Jeder Schuss sein Kuss. Im gesegneten Leib trotz Pariser, mein Kind. Nun steht es zum Schutz und Trotze. Die letzte Tour. Fata Morgana, Berlin. Ich schwöre, es geht ausgerechnet von der Mebel bis an den Belt. Durch die Gegend Auschwitz. Mein Heroin buchstäblich im Arsch. Um nicht an der Grenze aufzufliegen, jenseits oder diesseits der Oder, wo ich in Lübbenau, Kind. Sieh nur, sieh, Papa ist Deutschland, Deutschland, Berlin, jetzt Brandenburg, Papa. Über alles, Papa, und ich auf dem Friedhof. Granateinschlag um Granateinschlag, sprengt die Gräber, Totengebein wirbelt in die Luft. Der jüngste Tag, geschrieben auf zersplitternde Stirnen. Mein Papa mit dem Kopfverband, zurück von der Ostfront weintest du. Keine Flüssigkeit mehr über alles in der Welt. Vater, dein Verstand, das Augenblau, ausgebrannt. Deutschland, und es zerfällt alles zu Asche. Das fließende Licht der Gottheit im Samen des Vaters. Eine Feldauswahl Hölderlin. Über dem Herzen sich ein Grab schaufeln in ukrainischer Erde. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Er war anders irgendwie, sagte die Mutter. In der Heimat verschwand Deutschland. Deutschland in einem Heim für Geisteskranke. Und wie die anderen Geisteskranken, sofern nicht an der Macht, über alles im Gas. Bist du's? Opa! Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein, Schlupf unter die Decke. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder. Großvater stellte die Weichen, seine Gesichtszüge verzerrt, über alles vom Geruch der Scheiße in der Welt, aus Viehwaggons Richtung Auschwitz. Unser täglich Brot wurde deutsche Frauen meiner Mutter, offiziell Heldenwitwe, deutsche Treue aus der Hand gehauen, Deutscher sang mit SS-Peitschen das Mitleid aus dem Herzen, deutsche Frauen, mein Mütterlein, eine tapfere Schneiderin, deutsche Träume, erschrak zu Tode. Am Horizont glüh im Glanze dieses Glücks die Feuerkuppel des ausgebombten Berlin. Mumien von schwarzem Fleisch des Teers geschluckt. Mondblumen aus dem Himmel. Feuer. Der Wind hebt. Der Wind. Der Wind hebt mich, das himmlische Kind. Gott hoch heraus aus meinem Skeletthaus. Am Horizont Rauchpilze. Mein Herz noch nicht abhängig vom Hitzeoutput des Heroin. Meine Haut noch nicht gezeichnet von den Stigmata der Sucht. Hochzeit von Himmel und Hölle. Kurzschluss zwischen Lebens- und Todesstrom. Fusion von Jenseits und Jetzt. Schau nicht zurück. Jim fiel, all the children are insane, vor Lachen fast vom Hocker. Ich schlug ihm ins Gesicht, er zurück. Meine Jochbögen blau, grün, gelb, rot wie Regenbögen, hinter geschlossenen Augenlidern Sterne. Ein Poet hat Visionen und zeichnet sie auf, sagte er zu mir. Und es war wie ein Befehl. Nico, komm zu dir. Zu der Wirklichkeit deiner Träume. Höre zuerst eine Musik und finde Worte wie seinem Geiste bekenne ich mich. Ein Sehnen verzehret sein schönes Gesicht, das ermattet, von Goethe beschattet, allmächtig ist. Sein Körper bewegt sich nicht. Im Traume sich endlich sein Zwingen vergisst. Brust, harren, zärtlich, der süßen Lust. Sein Körper bewegt sich nicht. Im Traume sich endlich sein Zwingen. In Paris, Rue Richelieu, Aug in Aug mit dem Tod, im Bad hat er die Stimme gehört aus dem Abfluss. I see the bathroom is clear. I guess there is somebody here. Die Sphinx aus Eis vor den Pforten des Jenseits, wo Jim jetzt. Meine Flügel nicht länger Stein. Nur meine Stimme kommt aus dem Orkus. Ich glaube nicht, dass es je aufhört. Tod ist nicht tot. Es geht weiter. The torture never stops. Willkommen im Tod. Ach, hier sind wir. Auf einer Klippe. Ich weiß nicht, wo. Willst du hinübergehen? Oder nicht? Jesus und der Teufel. In der Wüste. Nein, auf Notre Dame. In Paris. Schnee fällt in großen, feuchten Flocken auf die schwarzen, von Abgasen zerfressenen Ärsche der Dämonen rings um die Turmkrone. Schnee fällt im ockergelben Licht der Scheinwerfer, in die schwarzen Wogen der Seine, auf die Brüstungen aus Stein, auf die stachligen Kronen der Akazien am Ufer, auf die in Kisten feilgebotenen Bücher der Bukinisten. Das Schwarz der Worte. Als Feuer fällt vom Himmel. All das Wissen um Tod und Leid der letzten Jahrtausende fällt mir ein. Nein, es ist nur der Chor der Schneeflocken. Es ist ein Chor. Christa, komm. Christa, komm zu uns. O Stimme meiner Mutter, zergeh mir auf der Zunge. Geh nicht an mir vorbei im Schneesturm. Mutter, warum gehst du einen Meter über dem Erdreich? Weil es so kalt ist, so hart dieser Boden, mein Kind. Wo bist du jetzt, Mutter? Es ist kalt, wo ich bin. Der Wind ist sehr, sehr kalt. Aber es ist rotes Glas um mein Herz und noch züngelt es heiß von Zeit zu Zeit. Wer weiß, wie lange ewig ist. Liebes kleines Mütterlein, nun darf ich endlich bei dir sein. Die Sehnsucht und die Einsamkeit erlösen sich in Seligkeit. Die Wiege ist dein Heimatkleid. Deine Herrlichkeit. In Wonne wartet Herzeleid und treibt in die siegende Flut hinein. Seines Pulses im Adamsapfel, wenn unser Atem Kristall wird. Die Pole schmelzen, Eisschollen, sie kommen vom Herzen, inwendig mein Gehilde zerschürfen. Auf mein Leben fällt aus im Grunde grauem Himmel der Lichtstrahl einer Sonne, die gütiger ist als jene Tigerin am Himmel über Ibiza, von der Arilein, mein Sohn, der aussah wie Alain Delon, sagt, sie brennt dir das Hirn aus, Nico. Jetzt, jetzt, jetzt! Dein Kind gebrannt mag vom Elektroschocks, sagt dir die Wahrheit. Der Kosmos ist Elektrizität. Nur kurze Zeit sind wir im Faraday-Käfig, das jetzt geschützt auf Ibiza. Die Vergangenheit ist versunken, Finsternis. Die Zukunft zuckt in jeder Körperzelle. Schau nicht zurück! Das Heroin ist der Schlüssel zum Jenseits. Wenn Heroin Charons Sphäre ist, mein Blut der Styx, was ist dann meine Milch? Ich gab meinem Kind die Brust und ich gab ihm die Spritze. Hast du was für deine Mama? Du weißt doch, ich muss arbeiten, um zu Heroin zu kommen. Ich brauche Heroin, um zum Arbeiten zu kommen. Das ist der Teufelskreis. Ich begann mit dem Heroin, weil ich einfach zu viele Gedanken hatte. Opium macht meine guten Gedanken mächtiger und meine schlechten lösen sich auf in Luft. Im Anfang rauchte ich es nur, bis ich es verflüssigte und es mir direkt in die Blutbahn pumpte. In Paris hausten wir in der Rue Richelieu. Ohne Elektrizität, Gas, heißes Wasser, Teppiche, ohne Herd, Heizung, elektrisches Licht. Stattdessen tote Tauben auf dem im Bett liegen. Mit Byron, mit Lowry, mit Coleridge, Faulkner's Light in August oder Euripides lesen. Mit der mein Leben unter dem Vulkan ausmessen. In Marlboro kippen 33 Mal um die Welt. Die Nadel mit dem süßen Samen des Todes in Griffweite. Oh, Summer of Love. In Monterey war mein Arm noch nicht zerstochen dafür, meine Scham. Brian nahm dazu meine Haarnadel. Du bist ohne Gefühl, Nico. Du bist nur eine Sphinx aus Eis. Spürst du mich jetzt? Ich bin der Schmerz. Auf Chöre bei der dritten Strophe knallt mir deutscher Sang für das deutsche Vaterland. Eine volle blechdose Einigkeit und Recht und Freiheit engelhart mir ins Gesicht. Im Glanze dieses Glücks rufe ich ins Mikrofon: Gabo lebt in mir, ihr Arschficker! Gabo lebt in mir, ihr Arschficker. Nur ein toter Künstler ist ein guter Künstler in Deutschland. D-E-A-D, D-E-A-D, spielt mein Pianist, D-E-A-D, D-E-A-D, Dad. Als Endlosschleife, die Wiedergeburt des Todes aus dem Geist des Vergessens, Terror im Blaugrün meiner Augen. Meine Lieder sind Zeremonien des Todes. Alles ist eine Zeremonie des Todes, letzten Endes. Schau nicht zurück. Ich mag die Städte am liebsten, wenn sie leer sind und brennen. Immer wenn ich keine Unterhose trage, kriege ich Albträume. Unter der Erde, die Hölle, spricht mein Vater mit verbundenem Kopf aus der Krone einer vom Blitz gezeichneten Blutbohre herab zu mir. SS-Verbrecher werden hingerichtet. Und ich bin verdammt, das Blut der Mörder zu trinken. Deutscher Wein und deutscher Sang. Jesus, ich hasse dieses Land, Mutter. Ich war bei Ulrikes Beerdigung. Ich war nicht auf der meiner Mutter. In Berlin, im Faustgriff des Frosts, blutiger Hundekot auf Granit-Trottoirs. Himmel sandgelb, Fetzen von Orange, atemweiß in Telefonzellen, blauschwarze Rauchpilze aus karmesinroten Kaminen stützen das Himmelsgewölbe, Raben über Eichenkronen im Gegenlicht aus Mondgold. Deutschland, Deutschland über alles. Wenn ich anstimme, trage ich Rundgläser wie Ulrike bei ihrer Verhandlung. Ich trage rote Haare. Wegen Jim. Ich trage diesen Gestapo-Mantel für Andy. Jimmy zerfetzt die amerikanische Nationalhymne. Nico zersetzt die deutsche. Wir hätten wunderbare Kinder gezeugt, unter Mescaline, den Messias, Jimmys Black Cobra. Horror. Schwarze Messer und Strauben in Berlin die Unschuld mit Gewalt und wird zum Tode verurteilt. Schau nicht zurück. Eine Woge der Schuld reißt mich durch Dunkelheit in die Jetztgruft. Nur von Kerzen erhellt mein Atem, dies Instrument, hat mehr Harmonie als meine Seele, in allem zufrieden. Außer, dass ich eine Frau bin, statt ein Mann. Wäre ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wäre ich ein Mann noch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Das Röcheln der Gasheizung in meiner Wohnung. Am Heizkörper. Mein Junge. Zieht den Kolben der Spritze voll. Seinem Blut. Mit meinem Blut. Seine Haut. Meine Haut ist voller Abszesse. Kein Hunger vor Heroinexzessen. Schmutzige Nadel. Ich musste ihn absaugen mit der Spritze. Deinen Song. Gottes Meißel. Thank you. da. Regenbögen aus Altöl. Pfauengefieder im Teerschwarz Ibizas. Das Chromsilber der Stoßstange. Voller Blut die Kotflügel. Am Steuer der Tod. Mein Rat. Keine Notrufsäule. Christa, komm zurück. Nein. Ich bin Nico. Im Namen des Vaters als Christa kurz vor dem Krieg gekommen, aus der Narbe meiner Mutter. O Forza Fortuna, das Blutrot der Erde trinkt mich leer auf Ibiza. Das Meer säuft sich tot an mir. Ich falle, pisse in allen Farben. Urin zischt zum Glück lauter als der Judaschor der Zikaden jetzt. Agaven, wie Schwerter, die schlafen. Christa! Die Sonne, mein Rad, ich stürze, ist aus Feuer. Mein Harmonium, sieben Kerzen, Wogenzungen. Ringsrum Sepia des Nikotins, der Atem meines Instruments. Sturm über die Himmel. Ich war schwimmen auf Ibiza. Im Grab meiner Mutter beginnt mein Leben. Der letzte Film in der Kamera Obscura des Totenkopfs von Andy Warhol im Jenseits dreht Orpheus, auf dem Negativ stirbt. Durch das Gift der Schlange, die Zunge Jims, die eine Welt bewegte in Nico. Eurüdige Stump am Ufer des Styx. Schwarze Milch, meine Muttersprache. In der Mundhöhle Rauchpilze aus Ruinen. Apfelschimmel im Raureif. Meine Haut riecht wahnsinnig nach Weihrauch. Regen in allen Farben. Andy hat geschlossene und doch durchsichtige Lider wie eine Eidechse. Im Kopf die Toten verwesen nicht. Der Wind kommt. Das Licht herab. Durch Dunkel bin ich gestürzt. Dieser Traum hört nie auf. Mein Tod, die Endlosschleife Blut im Plastikzylinder. Ab 5 Uhr so und so zurückgeschossen in den Kreislauf Himmel und Hölle. In Schwarz-Weiß verewigt Warhol den Traum von Jim und mir. Cleopatra. Totenschädel auf Cadmiumgelb und Chromsilber. Totengott aus Gold und Ultramarin. Gib mir Jim wieder! Wie, Nico? Wie? Hab nur Lou und Bob auf Zelluloid. Schwarze Pupillen. Lila Lieder. Blau des Faungefieders im Kreuz. Persephone! Durch unser Geschlecht kommt der Tod auf die Welt. Im Blutrot deiner Lippen. Gib du mir, Jim! Blutig, mit zerquetschtem Kopf, aus dem Mutterschlund zurück, aus dem Türkisblau deiner Unterwelt, bist du plötzlich vor mir im Meer, Blutgeruch von den Booten, aufgetaucht als Meduse. Blutglocken der Hibiskusblüten am Ufer, Wind und Meer, perforiert jetzt vom Regen, Ringe, die keine Dauer versprechen. Meduse, blutgeädertes Nichts, Nabelschnur, die mich peitscht im Kobralicht des Heroinflashs, mein überbelichteter Brustkorb, Kiefernschatten an Fassaden, weiß, das im Licht tanzt, bis ich dich beiße, gallertige Mutter Meer, der ewigen Geburt aus Tod und Türkis, im Spiegel blindwütigen Augenblaus des Himmels, Pupillen wie Kiesel, die schweigen im Mund der Wogenzungen, Muscheln, die mich auf den Grund ziehen, Augäpfel der Toten, Kristallperlen am jüngsten Tag, sehen Sie die Stadt, die Stigmata aus Licht statt Fenster hat in die Finsternis. Geburt der Sonne in Ibiza Fleisch geworden, im roten, jetzt blauen, jetzt grünen Kleid, Kind, Frau, Skelett im Karussell meiner im Kopf explodierenden Zeit. Mutter, ich, Ari, im Hades Eurydike, hole ich Jim zurück ins Licht durch Gesang. Ich lecke dir jeden Flecken weiß. Ich lecke dir Gott aus den Augen. Zunge des Paradieses, Jim. Sing, sonst gehst du unter. Oh, Fluten des Stücks, warm wie ein Mutterleib, im zerfetzten Kostüm aus Haut und Knochen. Konzert des Blutes, im Gehör die Muschel, ihr Schwarz, es perlt herab in deine Seele. All tomorrow's parties im Totenreich. Du bist nur Heiniko. Blaulicht über Mohnblüten. Komm zurück. Ich schwimme im Geist. Noch die Brüste wogen Zungen. Die Sonne wie tot. Im Traum die Lippen blau. Ophelia. In Lübbenau sangen Oma und ich im Chor. Die Lilien blühen lila dies Jahr. Es wird jemand sterben. Im Juli, Jim, im Juli. Schon als Kind vom Jim gesungen. Schwarze Johannisbeeren auf der Zunge. Jim ging im Juli. Du hast von dir gesungen. Jetzt ist Juli. Jim, komm zurück ins Licht. Ich hab Jim geheiratet, Nico, du hast ihn umgebracht, Pam, du gabst ihm Heroin statt Kokain, sein Kopf explodiert, in Paris spuckt Jim Blut in einen Kochtopf, dein Mund ein rotes Loch im Kopf, Jim, gegen 8 im Silbergrau der Sonne, wo ist Jim, in der Wanne lächelt Blut und Pizzaklumpen im Badewasser, Jim, lass dies Scheißspiel, Jim, hör auf, Jim im Juli in Paris, Nico im Juli auf Ibiza. Ich streue Rosen wie eine Decke über dein Grab. Ich spüre deine Gegenwart, Jim. Ich erfriere. Ich werde dich niederbrennen, Nico. Ich schiebe das kleine Grabkreuz weg. Mein Gesicht. Die Erde spricht. Wie früher breite ich die Arme aus, um dich zu umschlingen, Jim. Komm mit mir ins Gold der Sonne. Ibiza, die Pupille aus Erde und Fels. Türkis, Kristall jetzt und blau bist du, Augapfel der See. Jim, komm zu mir als Tier. Schlitz mich auf mit dem Dolch deiner Zunge. Das Salz in der Brandung meines Blutes ist dein, Jim. Sing schon, du liederliches Stück. Und dreh dich ja nicht um im Ozean. Ich schau nicht zurück. Unterwegs im Gefilde der Toten dich hervorzurufen mit Gesang. Ich forme dich neu in mir. Ich habe das Herz der Sonne, Jim, verbannt zu glühen im Innern der Erde, auf der Zunge. Immer wieder zerbersten im Anhauch meines Atems Gebirge. Ich werfe Glut aus und ich bin nichts als diese Glut, die Jahr um Jahr in den Wogen versinkt, auf dem Weg durch die Flüsse der Welt Stein geworden. Hart in der Mitte des Meeres rage ich auf, Fels für Vögel, die fliegen, unter der Erde Fels für die Seelen der Toten. Kurz ist das Glück und ganz aus Gold, sagen die Vögel, in Kronen voller Dornen und Feuerzungen, kürzer noch unser Leben im Licht der Sonne. Ich aber, Jim, habe die Sterne im Körper, die mich verbrennen. Es atmen die Rosen im Schnee. Werbe quetscht mich jetzt zu einem Klumpen Fleisch zusammen, der aus meiner Mutter brüllt. Die Hölle im Kreuz. Lichtfetzen plötzlich aus meinem Herzen. Am Horizont gewaltige Löcher in den Himmel zu sprengen im Begriff. Und doch, ich stürze kopfüber, bis ich aufschlage das Buch vor Gott. Meine Welt fällt in Stücke und jede dieser Scherben spiegelt mich. Chaos, kalte Winde aus dem Kosmos. Gott zertritt mich, Pilz aus schwarzem Staub. Ich küsse den Schoß, den ich aufgerissen. Mit deiner Zunge schieße ich zwischen Himmel und Hölle empor und siehe, Licht fällt herab über mich. Und die Hinterglasbilder jenseits des Altars in Paris zerspringen. Pfauenaugen aus dem pulsierenden Gold der Sonne. Flügel aus getigertem Bernstein tragen mich. Christa, komm. Im weißen Kleid. Hinter blutigem Glas der Heilige Geist ist die Sonne. Sprech zu mir, ihr Urteil, mein Tod. Mutter, Knochen in der Mühle eines Jenseits, das mir nicht gehört. Dir nicht gehört, wie das jetzt. Diese Erde ist mein Kopf voller Echos. Aus dem Garten Eden, Milch und Honig in den Adern. Meiner Nacht bin ich zu dir jetzt unterwegs. Vom Leben in den Tod und vom Tod zurück ins... Jim, wo bist du? Schau nicht zurück. Ich schaue nicht zurück. Du hast nichts anderes getan die ganze Zeit. Ich stürze. Eine Woge über mich. Ich steige. Wie mein Schutzengel aus dem Staub hervor, stehe ich über mir, über Nico. Im Straßengraben Cola-Dosen, Tampons, Tempos, Autos, wie Gewitter im Kopf, als Feuer fiel aus dem Blau. Nein, Moon blüht. Dein Blutmaul, Jim, die Apokalypse, im Badewasser, Tiger des Todes, Lilien. Dein Blut im kotflutrigen Styx unter der Stadt Paris. Keine Sonnenzungen mehr auf der See. Kein Kerzenlicht wie in Notre Dame. Dein Blut wird schwarz münden, o sanfter Charon Heroin. Ich komme, Jim. Deine Sphinx aus Eis auf dem Feuerthron. Die Welt in Stück zu schlagen mit dem Herzen. Wie die Blutkristalle der Heiligen aus dem Dunkel der Kathedralen will ich fallen.